Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 3. Mai 1789. Endlich sehe ich doch einmal wieder ein bestimmtes Ziel von einer Zusammenkunft. Es ist sehr natürlich, dass dir die Zeit danach weniger lang werden muss als mir. Auch weiß ich recht wohl, dass die Zeit noch nicht gekommen ist, wo wir auch beständig beieinander leben können. Aber es gibt doch Momente genug, wo mir es schwer wird, von dir getrennt zu sein. Gehe ich nicht nach Karlsbad und der Onkel in Zerbst ist so unpass, dass wir nicht zu ihm reisen können, so stehe ich dir nicht, eine Reise nach Jena und Weimar gerade zu machen. Indessen glaube ich fast, dass wir uns, wie du sagst, in Leipzig besser genießen können. Dieser Brief trifft dich vielleicht schon in Jena. Ich bin äußerst begierig über den Erfolg dieser Revolution in deiner Geschichte. Schreib mir ja umständlich über den Eintritt in deine neue Laufbahn. Der Kontrakt mit Mauke folgt hierbei zurück. Die Unternehmung scheint mir sehr vorteilhaft. Freilich wäre es am besten, in jedem Teile einen gewissen Synchronismus zu beobachten, damit sich über die ganze Periode allgemeine Bemerkungen machen ließen. Nur fürchte ich, in der englischen Geschichte aus der Periode des Joinville nichts zu unserem Behuf zu finden. Ich warte sehnlich auf ein paar Bücher, in denen ich gewisse Auskunft hierüber finden muss, die die hiesige Bibliothek auch schon angeschafft hat, die aber noch beim Buchbinder sind. Wegen der veralteten französischen Wörter habe ich mich erkundigt. Du wirst am besten ein neueres, größeres Wörterbuch, das in vielen Quartbänden unter dem Titel Grand Vocabulaire par une Société de gens de lettres etc. in gleichen Ménage, Dictionnaire étymologique, Vol.11, Vol. dazu brauchen können. Beide sind hier, so dass du äußerstenfalls mir die Wörter schreiben kannst, die dir ganz unverständlich sind. Im Dictionnaire de Trevoux, dächte ich, müsstest du auch Trost finden. Bei meiner Kur, wo ich viel laufen und reiten muss, rückt der Aufsatz für Wieland nicht vorwärts. Ich bin auf den Einfall gekommen, den ganzen Zuschnitt zu ändern und die Briefform zu wählen mit dem Titel »Briefe an einen Feind der Schwärmerei«. Was meinst du dazu? Ich habe mir eine Beschäftigung ausgedacht, die vielleicht meine schriftstellerische Reputation gründen kann, wenn mir die Ausführung so gelingt, wie ich sie mir denke. Die philosophische Geschichte ist einer geistvolleren Behandlung fähig, als die gewöhnliche ist. Einzelne Meinungen sind es nicht, was uns bei dem weiteren Fortschritt des menschlichen Nachdenkens an Stoikern, Epikureern etc. interessieren kann, sondern das Eigentümliche ihrer Denkart, die philosophische Kunst, der Geist der Antike, der in ihren Spekulationen, besonders in den moralischen Idealen herrscht. Aus diesem Gesichtspunkte ist die philosophische Geschichte nur in Fragmenten von guten Köpfen behandelt worden. Wie wäre es, wenn man eine vollständige Darstellung des Stoizismus etc. aus den vorhandenen Denkmälern versuchte? Die Lesung einiger Briefe des Seneca hat mich auf diese Idee gebracht. Was meinst du dazu? Bei dieser Arbeit könnte mir das, was ich von den alten Sprachen weiß, zustatten kommen. Karl.